Der verhinderte Wahlsieger im Iran, Mir Hossein Mousavi, appelliert an seine Gefolgschaft, den Protest gegen die Verfälschung des Wahlergebnisses nicht aufzugeben. Gleichzeitig mahnt er aber, sich im Rahmen des Gesetzes zu bewegen, um der Gegenseite keinen Vorwand für zu hartes Durchgreifen zu geben. Im Rahmen des Gesetzes aber kann sich keine Demonstration bewegen, die von den Behörden als illegal erklärt wurde. Ein schwacher Appell also von jemandem, der doch als Held der Opposition gefeiert wird und der sogar behauptete, zum Märtyrertod bereit zu sein. In der Öffentlichkeit tritt Mousavi nicht auf, seine Aufrufe erscheinen im Internet und die Angesprochenen scheinen langsam den Elan der ersten Tage zu verlieren. Zogen am Anfang noch Hunderttausende auf die Straßen, so waren es in den letzten 48 Stunden gerade mal einige Hundert. Wer wollte es ihnen verdenken? Die Demonstranten haben auch nicht den geringsten Erfolg erlebt. Die Forderung nach Annullierung der Wahl wird von den Machthabern ebenso zurückgewiesen wie die nach einer gründlichen Untersuchung der Wahl. Was die Iraner stattdessen vorgesetzt bekamen, die makabre Feststellung des Wächterrates, es habe nur einige wenige Unregelmäßigkeiten gegeben, deren Korrektur das Ergebnis aber auch nicht von Grund auf verändern würde. Und schließlich haben die Demonstranten erleben müssen, dass sie konfrontiert sind mit einem Heer ebenso entschlossener wie rücksichtsloser Schläger und mit bewaffneten Sicherheitskräften, die nicht davor zurückschrecken, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Mindestens 17 Tote seit der Wahl sind eine eindringliche Warnung, dass der Protest teuer werden kann. Wobei nicht nur den Demonstranten klar sein dürfte, dass die Behörden die ihnen zur Verfügung stehenden Machtmittel ja noch gar nicht einmal voll ausgenützt haben. Inzwischen glauben Beobachter eine Verlagerung der Macht bei diesem inneriranischen Konflikt vom klerikalen Zentrum des Staates zu dem der Sicherheitskräfte festzustellen. Diese Sicherheitskräfte hätten in den letzten Tagen weite Teile des Landes nach Oppositionellen durchsucht und alle festgenommen, die auch nur im entferntesten in diese Kategorie passten. Akademiker, Journalisten, Politiker und Studenten seien in den letzten Tagen in so großer Zahl festgenommen worden wie seit der Revolution vor 30 Jahren nicht mehr. Selbst wenn dies zutreffen sollte, es ist bisher nicht zu beobachten, dass diese Sicherheitskräfte eigenständig und eigenmächtig handelten. Ein Militärputsch ist deswegen kaum im Gange und steht auch nicht bevor. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, ist weiterhin oberster Chef der Sicherheitsorgane und Präsident Ahmadinejad steht einer Regierung vor, in der jeder zweite Minister, wie auch er, einst Mitglied der Revolutionsgarde, Pasdaran war. Khamenei und Ahmadinejad bedienen sich deswegen der ihnen zur Verfügung stehenden Machtmittel und die Demonstranten können dem immer weniger entgegensetzen.